Die Geschichte vom Mann, der seine Frau im Urlaub vergessen hat. Leider. Hörspiel von Kai Schmidt. Fahrer gesucht. Regie: Keine Götz Frau. Fritsch. Bezahlung: erstaunlich. Dauer der Reise: ungewiss. Ich schicke meinen Namen und meine Telefonnummer an ludovic@pharma_x.de. Sonst nichts. Thank you for using CompuServe. Hey, Halun, es würde mich freuen, wenn wir uns treffen, bald. Ich traf Halun. Er stand unten an der Elbe. Beide Füße schon beinahe im Eis. Und weil er sich leicht nur bekleidet hatte vor er. Es ist gut, dass du es bist, Heiner. Du wirst das verstehen. Was? Ich muss etwas herausfinden. Ich muss dahin zurück, wo alles anfing, verstehst du? Ein Rätsel. Du wirst das alles verstehen, gewiss. Mein Rätsel, dieser Mensch. Sein Rätsel, er sich selbst. Christopher Loon. Ich hatte ihn seit Jahren nicht gesehen. Wir gingen zusammen zur Schule. Wir schweißten mit einem Feuerzeug die Plexiglasscheibe eines Kaugummiautomaten auf. Das Plastik schmolz und tropfte heiß und brannte mir ein Loch in den neuen Leinenschuh. Ich rannte los, Christoph plünderte noch rasch den Automaten und kam hinterher. Wir hätten Blutsbrüder werden können, uns da niemals verloren. Wir liefen zusammen am Ufer entlang. Die Wellen plätscherten gegen die Steine und seine Blicke folgten den Möwen. Ich hatte nur Blicke für ihn. Ich kannte einen Christopher Loon. Ich lernte ihn im Theater kennen. Germania Tod wurde gegeben. Von Heiner Müller. Loon saß neben mir, starrte auf die Bühne und dann plötzlich mich an. Von der Seite, verstehst du? Er lief neben mir her nach der Aufführung, wollte nicht weichen. Ich nahm ihn mit, las ihm aus den Büchern vor, die mir am meisten bedeuteten. Wir lagen umarmt, er lauschte, ich las. Er war zart und sanft und weckte in mir den Instinkt des sorgenden Muttertieres. Doch keine Lust. Warum erzählst du das? Du meinst, es ist derselbe? Es könnte sein. Er erzählte mir, dass er nachts aufwache aus bewegenden Träumen und sie nicht unterscheiden könne von der Wirklichkeit. Das habe ich nie vergessen. Auch nachdem er längst weg war. Sagt Clara. Eigentlich fortgelaufen ist. Wir sind seit 100 Jahren ein Paar. Aber sie hat mir nie erzählt, dass sie Christopher Loon kannte. Den Christopher Loon, den ich verschollen glaubte. Ich muss herausfinden, wie alles anfing, im Sommer 56. Es war mein erster Urlaub im Süden. Ich besaß eine gebrauchte Vespa, 125 Kubik, und war 10 Tage unterwegs, weil mir auf dem Wurzenpass die Lust verging und ich 3 Tage einsam in den Bergen kampierte. Es gäbe dort noch Bären, hörte ich, und spitzte nachts die Ohren. Der Vollmond kam und ging. Und morgens wachte ich verstört auf und fühlte mich, als sei ich für Minuten tot gewesen. Draußen vor dem Zelt lagen meine Vorräte verstreut. Und den einen Eierkuchen, den mir die Großmutter gebacken und mitgegeben hatte, fand ich angebissen. Ich wunderte mich. Warum hat das Tier nicht aufgegessen? Ich packte meine Taschen und machte mich davon. Den Roller musste ich über den Berg schieben. Hinauf mochte er nicht. Aber den Berg runter lief er flott. Ich musste nur mehr gelegentlich bremsen. Mir ging der Bär nicht aus dem Sinn und der verschmähte Eierkuchen. Und unkonzentriert übersah ich einen die Straße kreuzenden Fasan, der kreischend unter dem Vorderrad verendete. Ich hätte danach schon umkehren sollen. Aber ich war nicht abergläubisch, nur jung. Mir wäre lieber, wir führen gleich los. Ich erzähle dir alles dann. Schau mal. Dort. Draußen auf dem Fluss. Ein Boot. Aber ich sah kein Boot. Und musste mir eins ausdenken, um mit ihm darauf schaukeln zu können. Ich kann ein Luftschloss nicht von einem Heizkraftwerk unterscheiden. Beides erscheine ihm hässlich. Würdest du mitkommen? Du würdest mir vorher sagen, wohin? Du würdest es wissen müssen? Nein. Und dann stand ich vor seinem Haus, am Hügel über dem Fluss, einer farbenfrohen Villa, deren Gestalt sich ein pfiffiger Architekt in den 70er Jahren erdacht haben mag. Komplettes Design. Das dunkelbraun-orange der Gehwegplatten stimmte mich heiter. Was willst du damit sagen? Der verloren geglaubte und nun wiedergefundene Freund hingegen schritt finster darüber hinweg. Eigentlich ist es schon zu viel. Hallon verstand nicht, dass ich scherzen mochte, und ich verstand noch nicht, wie es Hallon zumute war. Die Erinnerung zu verlieren, sie aus dem Gedächtnis zu streichen, verstehst du? Nichts mehr davon zu wissen, was war. Eine erstaunliche Idee. Nicht mehr wissen, was war. Einfach so zu tun, als sei nichts gewesen. Wir wissen von Menschen, denen das zustieß. Sie haben es nicht gewollt. Sie hatten eine Krankheit, einen Unfall. Ich meine nicht das. Hinterher sappeln wir ein Baby und dann den ganzen Apparat neu aufbauen. Nein, es geht um das Stück, das mich bedroht, das sich in mir festgefressen und mich um mein Leben betrogen hat, wenn man so will. Es ist nicht möglich. Wenn es möglich ist, nach vorn zu gehen, müsste es ebenso denkbar sein, sich umzudrehen und denselben Schritt zurück. Ich dachte an Claras Rede, Teil eines Puzzles. Du hast Hunger. Ja. Im Speisezimmer hätte meine gesamte Wohnung Platz. An der Wand, im rahmenlosen Bildhalter, ein handsignierter Farbdruck von Klaus Steck. Ein Dicker mit Zigarre im Mund, der eine goldene Taschenuhr in der Hand hält. Ihm steigen kleine Männlein in Arbeitskleidung mittels Leiter in den Anus. Der Dicke sagt, jetzt schlägt's aber 13. Ich verstehe das nicht. Das ist kein Steg. Das hat der Sohn meiner Frau gemacht. Er sagt, das Echte hat seinen Glanz verloren. Er war damals 12. Heute nennt er sich Meister der Kühnheit. Er aß nur wenig. Mir schmeckt es sehr gut. Seine Schwester dreht Filme, experimentelle Videos und visionäre Dokumentationen, wie sie es nennt. Der Freund ging zum Schalter. Ich muss dir etwas zeigen. Dimmte das Licht. Das ist von ihr. Eine Schranktür öffnete sich. Sieh dir das an. Gab den Blick auf einen gigantischen Bildschirm im 16:9 Format frei. Ich verbrachte ein paar sinnlose Jahre im Labor eines Pharmaunternehmens. Ich experimentierte etwas und untersuchte beispielsweise das rezeptive Suchtverhalten bei alkoholabhängigen Ratten. Mit nur geringem Erfolg, wie mein Chef beklagte, der selbst an einer Zwangsneurose litt und sein Mittagessen nie in sich behalten konnte. Zugleich aber wunderbar in seinem Beruf kompensierte. Er war verheiratet, hatte 2 Kinder, die er meist nur am Morgen sah. Wenn er abends von der Arbeit zurückkam, waren sie schon im Bett. Er beklagte das nie, im Gegenteil. Die Vorwürfe seiner Gattin deswegen parierte er mit regungsloser Miene am Telefon. Witzelte darüber, wenn er aufgelegt hatte. Dann ging er kotzen. Er ging kotzen? Fragte ich sinnlos, mitten hinein in den Film. Er ging immer kotzen. Wenn er innerlich aufgewühlt, nach außen den überlegenen, starken Mann markierte. Mir war auch schlecht. Deshalb verließ ich das Labor in der Mittagspause. Fuhr zur Frau meines Chefs und lag auf ihr oder unter ihr, als der Ehemann mitten in der Nacht im Schlafzimmer stand. Mit einer Kündigung hatte ich gerechnet. Nicht aber damit, dass mein Arbeitgeber weinend in den Sessel sank und der Frau gestand, dass er selbst seit Jahren eine Freundin habe. Er stopfte etwas Wäsche in seine Aktentasche, ging wieder. Während seine Frau rhythmisch stöhnte, was ich wiederum für etwas achtlos, aber auch für ausgesprochen erregend hielt. Alun stand abgewandt vor dem Fenster zum Park, während ich den Film ansah, in dem ein Mann mit abgewandtem Gesicht vor einem Fenster stehend den Text vortrug. Noch beeindruckt von dem gewaltfreien Verlauf dieser Begegnung, hatte ich nur geringe Scheu, am anderen Tag in die Firma zu gehen. Dort fand ich einen Brief meines Chefs, in dem er mich bat, das Unternehmen in seinem Sinne weiterzuführen und auch für die Erziehung der Kinder Sorge zu tragen. Die außerordentliche Nacht mit der Gemahlin, mit Abstrichen auch ein schönes Anwesen in nobler Gegend, vor allem aber das Fehlen einer besseren Idee, bewogen mich, seinen Vorschlägen zu entsprechen. Also blieb ich auch im Einverständnis der Frau, die recht bald die Leitung der Firma antrat und abends immer recht spät oder gar nicht nach Hause kam. Recht froh darüber, selbst nicht mehr ins Labor zu müssen, besorgte ich das Alltagsgeschäft, kochte und beriet die Kinder bei den Schulaufgaben. Ende, sagte der Monitor, flackerte kurz und starb. Was? Alun saß am Tisch. Ich bin das, sagt sie. Den Kopf in die Hände gestützt, starrte er trübselig ins Nichts. Ich muss ihr das erzählt haben. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich habe es vergessen. Als sie mir den Film zeigte, habe ich gemerkt, dass ich vergesse. Was war? Sie dokumentiert dein Leben? Alun verneinte. Sie habe das gewollt, aber er habe es ihr nicht gestattet. Anfangs dachte ich noch, es könnte mich interessieren. Irgendwann einmal es mir wieder zurückholen, wenn nichts mehr da ist. Aber das ist Unsinn. Ich werde nichts mehr wollen. Dann nie mehr. Mein Freund stand auf. Ich bin müde. Lass uns schlafen gehen. Ich zeige dir dein Zimmer. Alun hatte gesagt, die Erinnerung zu verlieren, sie aus dem Gedächtnis zu streichen. Verstehst du? Nichts mehr davon zu wissen, was war. Und wenn es möglich ist, nach vorn zu gehen, müsste es ebenso denkbar sein, sich umzudrehen und denselben Schritt zurück. »3:27«, leuchtete der Wecker. »Da ist noch etwas, was ich dir sagen wollte. Heiner, hörst du?« »Ich hörte.« »Du wirst dich über das alles gewundert haben.« »Obwohl ich nicht wach war.« »Die Villa auf dem Hügel, die Kinder, der Jaguar. Durchaus einige Reichtum, nach dem ich mich eigentlich nie sehnte. Besitz erschien mir immer mit Verantwortung und Komplikationen verbunden. Es interessierte mich nicht, zu haben.« »Du hättest nicht müssen.« »Ich hätte nicht müssen, aber ich habe mich auch nicht wehren wollen dagegen.« Ich hatte mich einige Jahre arrangiert, weil nichts sagen einfacher schien als nein. Am Morgen klopft es früh an der Tür. Ich werde jetzt abreisen, sofort. Christopher Loon wartete im Foyer. Er trug eine kleine Ledertasche, sonst nichts. Wir starteten. Ich am Steuer, Loon im Fond seines Jaguar 8 Sovereign. Zusammengerollt wie ein kleines Kind, das seinem Geburtstag entgegenschläft. Bestehst du darauf, die gleiche Strecke zu nehmen wie damals? Er sagte ja. Ich werde jede Erinnerung löschen, die mit einem dieser Orte verbunden ist. Der Rest mag bleiben. Wo, ist mir egal. Und das hinter uns? Ich zeigte in den Rückspiegel. Das, was wir zurücklassen? Das bleibt zurück. Er wollte nichts von mir wissen. Vielleicht war ich schon Teil der Entbehrlichkeiten, von denen sich Alun zu befreien versuchte, mit denen er seine Erinnerung allzu lang schon belastet glaubte. Ich war darum von der Frage überrascht. Warum machst du das überhaupt? Weil ich dachte, ich würde das irgendwann einmal aufschreiben. Ich hoffte, in eine Geschichte zu rutschen, die ich eines Tages weitererzählen könnte. Aber das sagte ich ihm nicht. Für dich? Alun schlief. Bis nach Greding, das anzufahren, er mir zuvor aufgetragen hatte. Warum, sagte er mir nicht. Ich fragte nicht. Ich hatte geheiratet. Es ist lange her. Es war im Frühjahr. Ich wollte zur Hochzeitsreise nach Venedig. Eine Autobahnraststätte. Wir sind zusammen zur Toilette gegangen. Ich in die abschließbare, weil ich nicht pinkeln kann, wenn andere daneben stehen. Auch nicht, wenn es jemand wie Christoph ist, mit dem ich als Kind noch um die Wette in die Weite gepinkelt hatte. Die Hotels waren ausgebucht oder zu teuer. Zum Glück, sagte meine Braut, sie hatte Tod in Venedig gelesen und wollte keinesfalls dorthin. Wir fuhren nicht nach Venedig. Ich wäre sehr gerne nach Venedig gefahren. Bleibst du noch länger drin? Ja? Bitte. Halun schloss sich in der Kabine neben mir ein, setzte sich aufs Klo, lehnte wohl seine Stirn gegen die kühle, dünne Trennwand. Wir verbrachten stattdessen eine magere Flitterwoche in Porto Vecchio. Eine grauenvolle Wahl. Ich wollte niemals so hässlich sein, wie ich mich damals fühlte. Die Nächte im Hotelzimmer. Dunkelheit legte sich über unsere Schlafstadt. Jede Berührung von ihr empfand ich als Verlust von Nähe. Wie bitte? Fragte ich. Und nicht, warum sind wir ausgerechnet hier in Greding? Was hat diese Geschichte mit dieser hässlichen Autobahnraststätte zu tun? Warum sitze ich hier auf dem Klo? Psst! Kein Luftzug. Nicht ein Hauch. Nur die trübe, abgestandene und mehrfach ausgeatmete, verbrauchte Luft zweier Leiber, die sich auf engem Raum aneinander drängten. Ich bat darum, die Nachtischlampe brennen lassen zu dürfen, damit ich mir wenigstens die Decke betrachten konnte, wenn ich wach war. Trost fühlte ich erst im Morgengrauen, wenn der Zimmerkellner die Vorhänge öffnete und uns vom aufgestauten Mief unbehaglicher Bewegungslosigkeit befreite. Ich freute mich in den Nächten meiner Flitterwoche auf den Zimmerkellner. Wir gingen am Strand spazieren. Meine Frau blieb im Hotel zurück. Sie war unzufrieden, unbefriedigt. Ihre Sehnsucht wandelte sich spürbar in Aggression, auf die ich keine Antwort wusste. Der Zimmerkellner war etwas in mich verliebt, was mich zugleich entsetzte und gering amüsierte. Später bot er an, mit meiner Frau zu schlafen, um mir damit näher zu sein. Ich entschied frühmorgens, das Hotel zu verlassen, noch bevor der Kellner bei uns auftauchte. Ob und was er und meine Frau darauf machten, weiß ich nicht. Ich erschrak zunächst darüber, wie egal es mir war, dass ich geradezu Erleichterung spürte, wie schnell sich die Fesseln lösen ließen. Meine erste Frau habe ich nie wieder gesehen. Als ich Tage später zu Hause eintraf, hatte sie unsere Wohnung, die eine gemeinsame werden wollte, schon ausgeräumt. Wie sie mich überholte, gehört zu den Rätseln, die ich in meinem Leben niemals lösen sollte. Es interessierte mich nicht. Ich war etwas abgelenkt durch die Mitteilungen an der Wand, wo ich Angaben über Länge und Durchmesser von Penissen fand, die man sich gelegentlich und nach Vereinbarung näher besehen könne. Warum erzählst du mir das? Das gehört dazu. Was ich erzähle, vergesse ich. Du willst das nicht hören? Doch, sicher. Ich bin fertig. Ich noch nicht. Aber wir haben ja Zeit. Ja, Zeit haben wir. Wir verließen die Sanitäranlagen der Raststätte und ich fragte Halun, warum er mich ausgerechnet angewiesen hätte, in Greding zu stoppen. Nur um mir diese Geschichte zu erzählen? Welche Geschichte? Weißt nicht mehr, was du mir gerade erzählt hast? Dass du mir etwas erzählt hast? Du glaubst mir nicht? Halun war erschüttert. Ich wollte das nicht so sagen. So nicht. Ich steuerte den Jaguar zurück auf die Autobahn und versank in Gedanken. Stört es dich, wenn ich rauche? Nicht wirklich. Aber wenn du das Fenster öffnen könntest, nur einen Spalt. Meine zweite Frau lernte ich während einer Theateraufführung kennen. Aha, sagte ich. Clara, dachte ich. Meine Mutter und ich hatten den gemischten Ring im Schauspielhaus abonniert. Als Heiner Müller gegeben wurde, ging sie nicht hin, weil sie auf seine Sprache immer mit Koliken reagiere. Ich kannte Müller nicht und langweilte mich zunächst, bis ich feststellte, dass sich die Dame neben mir, die auf dem Platz der Mutter, ausgesprochen engagierte und, was mich sehr verblüffte, den Text sämtlicher Rollen leise soufflierte. Ich hing an ihren Lippen. Auch noch, als das Drama nach 4,5 oder 6 Stunden endlich zu Ende war. Clara liebt Heiner Müller. Germania tot. Denkt ihr, auf dem Weg zu ihr nach Hause klammerte sie meine Hand. Es ist mein Herz, flüsterte sie und presste meine Hand in ihre Brust. Ich riet ihr zu Baldrian. Aber es rast in die Irre, sagte sie. Ich fragte, der Liebe wegen? Und sie seufzte, der Liebe wegen. Ich hielt mein Ohr an ihre Brust und lauschte. Wir blieben zusammen über die Nacht hinaus. Wir liebten uns. Ich liebte sie, dachte ich. Sie zitierte morgens Horaz, mittags Büchner, abends Brecht, meinen Kopf auf ihren Bauch. Es gab nichts, was ich nicht wissen wollte. Und sie wusste das. Clara? Ich war sehr nervös und umklammerte das Lenkrad. Ich sah Christoph an. Er wirkte seltsam gefasst. Er nahm tatsächlich in derselben Sekunde Abschied, in der er sprach. Ohne Trauer, wie mir schien. Ist das wirklich so wichtig? Das ist wichtig, weil es sich wiederholte, verstehst du? Geheiratet mit den besten Wünschen aller und dann schleppt sich die Zeit voran mit Mühe. Ich war überrascht. Ihr wart verheiratet? Das ist mir klarer. Ich denke, ja. Ausgerechnet diese, wie ich glaubte, recht wesentliche Episode ihrer Bekanntschaft verschwiegen hatte. Dann verreisten wir. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder verreisen muss, bevor ich begreife. Während des Flugs nach Kreta zählte ich trübselig die ionischen Inseln im flirrenden Meeressilber. Es waren etwa ebenso viele wie die Todsünden. Meine Braut strahlte mich an. Liebst du mich noch? War seit dem Start ihre häufigste Frage. Ich hörte ihr Herz nicht mehr wummern wie früher. Er griff einen Fallschirm und sprang. Und als sie sich umdrehte, war ich schon weg und segelte dem Erdball entgegen. Abgesprungen. Abgesprungen? Sagte er beinahe fröhlich. Und ich versuchte mir Claras Erstaunen vorzustellen. Wie sie wohl ihrem Lebensgefährten nachschaute, der hinunter ins tiefe Blau schwebte, einfach so weg. Allzu sehr wird sie nicht gelitten haben. Halun hob fragend die Augenbrauen. Ich verstand. Clara existierte für ihn nicht mehr. War jetzt eben in alle Ewigkeit davongeflogen. Lass uns essen gehen. Wir verließen die Autobahn. Endlich, wie mein Beifahrer sagte. Ab jetzt führen wir nur mehr auf Landstraßen durch die Berge. Denselben Weg. Das Dorf hieß Anif. 3 Jahre habe er dort gelebt. Wir übernachteten in einem hübschen Gasthof nahe der Kirche. Die Wirtin musterte uns zunächst aufmerksamer vielleicht, als es 2 Herren Ende der 50er in der Regel zukommen mag, verhielt sich dann aber nicht anders als ihren anderen Gästen gegenüber auch. Ich trank Bier, Halun trank Wasser. Ich aß Knödel und Braten und Salat. Er bestellte sich einen Kinderteller Pommes frites und Wiener Schnitzel, wobei er letzteres dem Hund unterm Tisch verfütterte. Die Pommes frites ließ er liegen. Hast du keinen Hunger? Halun schüttelte den Kopf. Ich zählte die Enden eines gewaltigen Geweihs, das in der Stubenecke hing. Es waren 24. Es riecht nach Heu. Ich roch Rauch. Riechst du das nicht? Etwas nassen Hund? Nein. Heu roch ich nicht. Schon gut. Ich schlug nach einer Weile vor, zu Bett zu gehen. Der Freund nickte mir zu. Er wolle noch eine Weile sitzen bleiben. Im Treppenhaus sprach mich die Wirtin an. Ihr sei es, als kenne sie meinen Bekannten. Es müsse einige Jahre her sein. Sie wage es nicht, ihn zu fragen, da er immer, wenn sich ihre Blicke begegneten, zu Boden geschaut habe, als wolle er ausweichen. Sie habe im Tiergarten gearbeitet, ein Praktikum im Rahmen ihres Biologiestudiums. Ein Herr sei an Sonntagen des Öfteren dort gewesen, stand schließlich am Gatter des Streichelzoos und eines Tages sei ihm ein gelbes Büchlein über den Zaun in einen großen Kothaufen gefallen. Die fressen alles, wissen Sie. Aber es war schmutzig. Und erwischte es an seiner hellen Anzughose ab. die war dann auch schmutzig. Die war dann auch schmutzig. Und ich musste lachen. Ja, er musste auch lachen. Sie wollen ihn nicht fragen? Nein, das ist vorbei. Das ist vorbei. Sie wollen nicht wissen, ob er es ist? Ich weiß. Sie eilte in die Küche. Ihr Lokal war voll. Das Volk rief nach Käsekreiner, Beiriet, Ochsenbrust und viel Bier. Viel Zeit bleibt da nicht. Und schon gar nicht, um in der Vergangenheit zu kramen. Clara, am Telefon. Was hat er dir erzählt? Das alles. Warum sagtest du, dass du keine Lust hättest? Ich wollte für ihn sorgen. Ich glaubte, ich müsste sonst... Er wollte das nicht. Nein, er wollte es nicht. Er war auf einmal weg. Ja. Rainer? Ja. Ich liebe dich. Sie meinte mich. Ich legte auf, stieg die Treppe hinauf und fiel bleischwer ins Bett. Ich träumte von der Wirtin im Streichelzoo, wie sie sich in einer nicht enden wollenden Lachattacke wand. Die Tränen strömten ihr über die Wangen. Und ich lachte endlich selbst. Aber ich war nicht mehr ich und schaute zu. Hinter diesem Gatter stand diese Frau. Und Halun streckte sich nach ihr. Am Morgen drückte mir die Wirtin eine Papiertüte mit belegten Semmeln in die Hand. Sie stand in der Haustür, als wir abreisten. Ich sah sie im Seitenspiegel, eine große, starke Frau. Und Christopher Lohn etwas verknittert, im Beifahrersitz zusammengerutscht. Geht es dir gut? Frag das nie wieder. Ich sagte nichts. Das Wetter wollte sich nicht entscheiden zwischen Regen und Schnee. Entschuldigung, es geht so. Ich denke nicht darüber nach. Du isst nicht? Nein, ich dachte, ich hätte. Vergessen. Ich hielt ihm die Tüte mit den Brötchen hin. Lass uns verreisen, sagte sie. Er langte hinein. Sie wolle nach Kuba. Und hielt eines mit Käse, Wurst und Gurkenscheiben fortan in der Hand. Sie sei am Tag der kubanischen Revolution gezeugt worden. Wir flogen nach Kuba. Im Flughafenterminal zitierte sie mit mäßigem Erfolg die politischen Parolen. Draußen vor der Tür schlug uns die heiße karibische Luft ins Gesicht. Etwas benommen noch, bestieg sie zuerst ein Taxi, das mit ihr, dem Gepäck und dem Geld auf- und davonbrauste und mich zurückließ. Oder vergaß, was dasselbe meint. Am ersten Tag trank ich Orangensaft mit Eis, am zweiten hatte ich Durchfall, am dritten Tag stach mich eine CC-Fliege, am vierten Tag hatte ich Malaria und nach einer Woche flog ich nach Hause. Allein. Ich hatte von Kuba nichts gesehen. Nur von oben eine überaus hübsche Insel mit perlweiß glänzenden Stränden. Hattest du das ernst gemeint? Parfümiert. Christoph steckte seine Nase in ein Papiertaschentuch und warf es gleich angewidert aus dem Fenster. Mit ihr? Hattest du das ernst gemeint? Er schaute mich ungläubig an. Ich hatte das immer ernst gemeint. Für den Moment. Und hat es dir leid getan? Hinterher, als sie weg war. Warst du traurig? Da war nichts mehr. Willst du das Brötchen? Ich nahm es und biss hinein. Christoph kletterte nach hinten und streckte sich auf der Rückbank aus. Er fand in voller Länge darauf Platz. Er war kleiner geworden seit dem vergangenen Tag, als wir Hamburg verließen. Nicht nur das, weniger sogar. Die Wurst stinkt. Ich roch an der Semmel, sie roch nach Leberkäse, ein gewöhnungsbedürftiger Duft. Hinter Radstadt fahren wir rechts, hinauf in die Tauern. Jawohl. Ich war etwas gereizt, der spröden Unterhaltung wegen und meiner Angst, ich könnte Halons Experiment nicht ganz so distanziert beiwohnen, wie ich wollte. Ich wagte einen Versuch. Erzähl mir mehr von Clara. Clara? Ein zweiter Versuch. Heiner Müller. Der Freund meiner Mutter. Sie verstarb in seinen Armen. Ich habe ihm keinen Vorwurf daraus gemacht, ihn dann auch nie wieder gesehen. Mein Freund schlief ein. Oder tat jedenfalls so. In den Obertauern schneite es stark. Das Lied. Ich habe es schon einmal gehört. Er zeigte hinaus ins Schneegestöber. Da stand ich. Eine Bushaltestelle. Wartete auf den Bus. Unter deren Dach zwei Menschen eng umschlungen standen. Plötzlich hielt ein kleines italienisches Cabriolet. Ein Mann und eine Frau saßen darin und stritten. Das Radio spielte dieses Lied. Der Mann sprang aus dem Auto und rannte davon. Und die Frau rutschte hinüber zum Lenkrad und sah glücklich aus. Sie fragte mich, wo ich hin will. Und ich sagte, es sei mir egal. Das ist gut. Ja, steigen Sie ein. Ich stieg ein. Sie könnten fröhlicher sein. Wenn Sie wollten. Ich wollte fröhlicher sein. Aber ich konnte nicht. Sie reichte mir eine kleine Flasche. Trinken Sie. Es brannte die Kehle hinunter bis in den Magen und unten explodierte es in lodernder Hitze, die meinen ganzen Körper erfüllte. Sie trank auch. Wir tranken die Flasche leer in kleinen Schlucken. Ich fragte sie nach dem Mann. Er ist weg. Ja. Ich fragte, warum sie lache. Es erleichtert mich. Ich war froh, dass er gegangen ist. Ja. Das erschreckte mich. Ich wollte fort, aber ich saß fest in diesem kleinen Auto, das kein Dach hatte und die Sonne schien hell. So war das. Seine Stimme klang unbewegt. Aufschluss über die wahre Bedeutung dieser Begegnung konnte das aber keinen geben, das hatte ich gelernt. Er kramte kleine Versatzstücke aus seiner Vergangenheit, besah sie kurz und warf sie darauf aus seinem Leben. Halt an! Ich hielt an, sofort. Ich sah zu, wie Hallon ein Taschenmesser aus dem Handschuhfach nahm, es aufklappte und sich mit scharfer Klinge quer in die Handfläche schnitt. Sein Blut trat sofort hervor, erreichte mir das Messer. Ich agierte einige Schritte jenseits meines Bewusstseins, schlitzte die Haut der rechten Hand 7 Zentimeter quer und trennte dabei meine Lebenslinie exakt in der Mitte. Mein Blut tropfte auf meine Hose und aufs edle Teak der Mittelkonsole. Wir reichten uns die Hände und sahen uns an. Stört es dich, wenn ich dich sieze? Wenn auch du mich siezt, das schafft eine größere Distanz. Dann, also, es fällt mir leichter, weil ich dann übersehe, dass auch du, also, ein Teil von dem warst, was gewesen ist. Ein kleiner nur, ein ganz kleiner. Ich weiß, aber groß genug. Darf ich Fragen stellen? Sie sollen sogar. Ich wickelte mir ein Taschentuch um die klaffende Wunde. Der Freund zog es vor, seine im Fahrtwind zu kühlen. Warum haben Sie mich ausgesucht unter denen, die sich bewarben, wenn es Sie stört, dass wir uns von früher kennen? Es hätte andere gegeben. Es hat andere gegeben, aber ich fühle mich sicher bei Ihnen. Und unsere Geschichte hat es verdient, fortgesetzt zu werden. Wir fangen neu an. Vielleicht ist das das Einzige, was bleibt. Hinterher? Ja, aber ich will nicht gelöscht werden. Verzeihen Sie, wenn ich lache. Ich würde gerne eine Pause machen. Ich parkte den Wagen, stieg aus, formte mit schmerzenden Händen einen Schneeball und einen zweiten, den ich kühlend an die Stirn presste. Ich muss nicht alles verstehen, was er tut, redete ich mir ein. Eigentlich nichts davon. Zurück im Auto kaute ich die 7. unserer Wurstsemmeln. Christoph schien sehr interessiert an der Wegstrecke. Munter pendelte sein kleiner Kopf dem faltigen Hals. Es sieht anders aus. Die slowenische Grenze. Ich hatte es mir anders vorgestellt. Mehr Schnee, mehr Schikanen. Wovon hast du gelebt die ganze Zeit? Vorher, meine ich. Vor Pharma X. Ich hatte darum gebeten, mich zu siezen. Warum tun Sie das nicht? Vieles würde leichter. Für mich. Fehler gemacht. Mir schien es lächerlich. Noch einen Fehler gemacht. Das ist nicht lächerlich. Ich muss mich nicht anschreien lassen, dachte ich. Tut mir leid. Christoph saß erschöpft im Sitz. Sein Kopf reichte nicht mehr hinauf bis zur Stütze. Er schrumpft, stellte ich fest. In Ljubljana in Kaufhausabteilung Herrenmoden. Der Verkäufer maß Christoph mit routiniertem Blick, schüttelte bedauernd den Kopf und schickte uns zu den Kindersachen. Ist das das, was Kindern heute gefällt? Ich habe Knickerbockers gemocht und Flanellhemden. Wir haben getragen, was da war. Das ist heute nicht anders. Christoph entschied sich für eine dunkelblaue Latzhose, Kindergröße und einen grünen Pullover mit dem Aufdruck Simply the Best. Auf dem Weg zur Kasse entdeckte er einen nadelgestreiften Konfirmandenanzug und ließ sich auch diesen einpacken. Brauchen Sie auch etwas? Ich hielt schon eine baumwollene Badehose in der Hand und hoffte, dass ich sie in Bälde brauchen möge. Er zahlte mit Visa-Card und sorgte für eine kurze Irritation bei der Kassiererin, die erst mit kurzer Verzögerung in dem jugendlichen Dress den älteren Herrn erkannte. Am Abend im Hotel Slovenska schlemmte ich mich durch eine fleischreiche Balkanplatte, die die Küche offenbar für zwei Personen zusammengestellt hatte, in der Annahme, wir würden beide davon nehmen. Doch Halun betrank sich stattdessen an einem großen Glas Slivovitz und sah mir beim Essen zu. Meine Vespa hatte ich hier in Ljubljana gegen die Autobusfahrt ans Meer getauscht und meinen Reisewecker gegen eine Handvoll Dinare. Aha. Wir werden den Jaguar verkaufen. Morgen. Damit macht er seinen Chauffeur überflüssig. Sie werden mich nicht mehr brauchen. Stelzer, sehen Sie mich an. Sehe ich so aus, als würde ich niemanden mehr brauchen? Sehe ich so aus, als würde ich es allein schaffen? Wahrscheinlich würde er allein zu seinem Ziel finden. Nicht abgelenkt, entschieden, wie er war. Vielleicht wäre es sogar besser. Stelzer, Sie kommen mit. Ich war froh darüber. Weil ich ihn nicht verlieren mochte, jetzt. Ich wollte dabei sein. Die halbe Nacht suchte ich nach einer vertrauenswürdigen Person, die uns den Jaguar zum Schein abkaufen sollte. Halun durfte das nicht wissen, sicher ist sicher, dachte ich bei mir. Für eine Handvoll Münzen, nur zum Schein, eine Unterschrift auf einen Vertrag und eine zweite Unterschrift auf einen zweiten Vertrag, der den ersten annullierte. Der Liftboy, ein früh ergrauter Mann, Anfang 40, willigte in den eigentümlichen Kontrakt ein. Mehr noch, er bot an, uns hinunter ans Meer zu chauffieren. Im Hafen von Seni. Unser Chauffeur hatte den Jaguar abgestellt und schlief jetzt über dem Lenkrad. Hinter den Fenstern rissiger Mauern das Hotel Zagreb. Erhabenes Relikt einer Zeit, die vorbeischien. Wir saßen draußen vor der Türe. Ich vor einem Stück Kuchen. Christoph fast verborgen hinter einem Glas Wasser. Ich bin nicht einem Traum entronnen, sondern vor der Wahrheit geflohen. Ich saß hier vor diesem Hotel und trank Kaffee, als eine Möwe einen großen Haufen fallen ließ vor meine Füße. Ich saß allein. Weit und breit befand sich nichts, was mich hätte erkennen können. Zum ersten Mal in der Leere, da ich doch zuvor immer nach Umgebung gesucht hatte. Zu welcher Sprache der Freund manchmal imstande war, wiewohl physisch kaum mehr vorhanden. Ich sah in die hohlen, verglasten Türen und sah die Schiffe im Hafen sich leise wiegen, als möchten sie davonfliegen. Ich sah nun in die hohen verglasten Türen und sah die Schiffe im Hafen sich leise wiegen, als lägen sie noch immer dort. Ich fühlte mich doppelt, zugleich in seiner Vergangenheit und meiner Gegenwart. Es wundert mich, dass ihr schon da seid. Ich rief Clara an. Warum schrieb er dauerungewiss, wenn er es dann so eilig hatte hinzukommen? Na, eben deshalb. Er wusste es vorher nicht. Und es geschah nichts von Belang auf dem Weg. Dass er immer kleiner wurde, wollte ich Clara nicht sagen. Ich hätte ihr nicht erklären können, dass es mich nicht schreckt, sondern eher dazugehört. Wir verließen Seni mit dem Schiff am frühen Morgen. Die Bora blies über das Meer. Ich musste den Freund festhalten, damit es ihm nicht über die Reling wehte. Er trug seinen neuen Anzug, sah adrett aus. Er deutete über das glitzernde Wasser. Sehen Sie, da fliegen Fische. Da! Wenn ich tauschen könnte. Eine Möwe im Sturzflug. Knapp über den Wellen griff sie sich einen der Fische. und verschwand mit raschem Flügelschlag im grellen Gegenlicht der Sonne, die sich über die karstigen Hügel des Küstengebirges schob. Das lassen wir weg, das nehmen wir raus. Eine Möwe im Sturzflug, knapp über den Wellen, greift sich einen der Fische und verschwindet mit raschem Flügelschlag im grellen Gegenlicht der Sonne. Das gehört hier noch nicht her. Die Fische sollen fliegen. Ich habe es nie gekonnt. Unser Fischkutter stampfte in die sich vor ihm auftürmenden Wogen, rollte seitlich wieder ab, die Gischt schlug zuweilen übers Deck und überzog uns mit glitzernder Nässe wie ein zarter Film. Wir dürfen uns nicht bewegen, damit er nicht reißt. Mein kleiner Begleiter wurde mit jeder Annäherung an sein Ziel wacher. Er biss sich vor Aufregung auf die Lippen. Sie bluteten ein wenig. Die Insel sieht nicht mehr so aus, wie sie ausgesehen hatte. Nichts sieht mehr aus, wie es vor 40 Jahren ausgesehen hatte. Als wir in Baschka anlegten, nahm ich ihn bei der Hand. Ich fürchtete, der Boden der Insel Krk könnte unter ihm nachgeben. Unter ihm, unter Last seiner Erinnerung. Warum hatte sie seinerzeit ausgerechnet in dieses, damals gewiss, abgelegene Städtchen verschlagen? Christopher Loon sah mich von unten an. Ein eigenartiger Blickwinkel, nachdem wir bei unserem ersten Wiedersehen vor 4 Tagen noch in gleicher Augenhöhe verkehrten. Ja, ich war vom Namen der Insel fasziniert. Krack. Das Geräusch der auf eine Schellackplatte aufsitzenden Grammophonnadel. Wir spazierten langsam durch die engen alten Gassen des ehemaligen Fischerdorfes, in dessen Winkeln sich längst der Tourismus breit gemacht hat. Wenn eine Schallplatte einen Kratzer hat, wiederholt es sich 33 Mal in der Minute. Ich wollte wissen, ob es hier ähnlich ist, ob man es fühlen kann. Und? Ich fühlte mich nicht annähernd so frei, wie ich mir gewünscht hatte. Schon in der ersten Nacht befiel mich die Sehnsucht nach Wärme und ängstigten mich die vielen fremden Gesichter und die unverständliche Sprache. Ich irrte durch das Dorf. Im Kaffeehaus blieb ich nur so lange sitzen, bis ich meinen Kaffee ausgetrunken hatte. Dann wieder weiter. Ich wusste nicht mehr, warum ich gekommen war. Mich erinnert es an das Brechen eines trockenen Zweiges unter der Schuhsohle. Ist das nicht das Gleiche? Im einen Fall ist schon etwas kaputt, im zweiten Fall geht etwas erst kaputt. Ah, so habe ich das noch nie gesehen. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbrochen habe. Ich war erstaunt, wie leicht mir inzwischen das Sie von den Lippen ging. Vermutlich, weil ich selbst längst die Nähe scheute, die mich mit ihm verband. Mir pochte das Blut in der zerschnittenen Hand, als Herr Loon wieder danach fasste. Ich erzähle es Ihnen, wenn wir dort sind. Christoph setzte sich auf eine steinerne Treppe, ich mich neben ihn. Eine Ziege quetschte sich an uns vorbei. Das gibt es doch noch. Es ist noch etwas übrig geblieben, nach all der Zeit. Ich auch. Ich wollte ihm erzählen von mir. Ich tat es kurz. Ich bin Journalist geworden. Ich weiß. Sie wussten von mir? Ich las. Es beruhigte mich. Mehr wollte ich nicht. Mehr brauchte ich nicht. Botschaften aus einer Welt, die mir immer fremder wurde. Sie waren nicht daran interessiert, mich zu treffen? Dass wir uns wiedersehen? Es würde geschehen, wenn es notwendig ist. Jetzt. Er stand auf, wirkte schwach, wackelig auf den Beinen. Kommen Sie. Wir gingen weiter. Er ließ sich von mir an den Schultern stützen. Obwohl ich glaubte, ihn tragen zu müssen, tat ich es nicht. Wir gingen langsam, verließen das Dorf auf einem ausgetretenen Pfad zwischen niedrigen Dornbüschen hindurch, erreichten schließlich eine kleine Bucht. Hier. Hier also. Angekommen. Hier. Ich bin den ganzen Abend umhergelaufen. Und vor mir fort. Ich setzte mich an diesen Strand. In der Hoffnung, es werde jemand über mich hinwegsteigen und mich erkennen. Ein Engel stieg kleidet es sich. Und mich. Der Schein des Mondes kroch an ihm herunter. Schön, dass du nackt bist. Wir sanken mehr, als wir standen. Weich in den Knien und in den Haaren knisterte die Lust. Und gemeinsam, eng umschlungen, glitten wir über die Wellen dahin. Unsere Körper bebten, unsere Herzen schrien und unsere Sinne. Was ist das? Fragte ich. Sie lachte, bedeckte mein Gesicht mit feuchten Küssen. Halun saß am Boden, Sand klebte an seiner Anzughose. Er schaute wirr und wild, der Welt entrückt, ganz bei sich. Und dann verließ sie mich. Ich rief, ich lieb dich doch so sehr, dass meine Lippen schmelzen im Gedanken bloß an einen Kuss. Der muss indes noch warten. Sie schwang sich hoch hinauf und nach Sekunden war sie meinem Blick entschwunden. Trugbild bloß. In meiner Nase ihren Duft. Sonst nichts. Ich dachte immerhin. Christoph zog sich die Schuhe aus. Ich tat es ihm nach. Wir liefen hinunter zum Wasser. Brandung umspülte unsere Zehen. Als ich am nächsten Morgen erwachte, fand ich Fußspuren im Sand. Von meinem Lager weg hinauf zum Pfad, der von der kleinen Bucht hinüber ins Dorf führte. Am Hals spürte ich einen zarten Biss und suchte mit den Fingerkuppen nach dem Abdruck ihrer Zähne in der Haut. Ein Traum? Wahrheit und Fiktion ließ sich in den Erzählungen des Freundes schwer unterscheiden. Es kann von einem Traum nichts zurückbleiben, außer Verwirrung. Aber ich hatte einen Biss. Hier. Und nackte Füße hinterließen Spuren. Es war. Es sind so viele Jahre vergangen seitdem und ich wollte nichts mehr wissen davon, aber desto mehr wühlte es mich auf. Ich verstand. Wie er suchte und fiel und aufstand und weitersuchte. Und sich stärker noch konzentrierte auf das scheinbar Notwendige, um schließlich anzuhalten mit einem noblen Auto, Frauen und Kindern, die er nicht kannte, einem Haus. Und immer dieser mächtige Traum, von dem er nichts wusste, außer dass er wahr war. Und von hier wieder zurück? Ich weiß nicht mehr. Vielleicht sind sie zurückgelaufen. Ich weiß nicht, nichts. Oder geflogen. Auch das weiß ich nicht. Aber sie müssen irgendwie wieder angekommen sein. Wir müssen nicht reisen. Wir können es uns denken. Wir standen immer noch bis zu den Knöcheln im kühlen Meer. Keinen Sand mehr unter den Füßen, sondern Steine. Meist spitze, scharfkantige, sehr helle Steine. Ich trat in einen Seeigel, humpelte aus dem Wasser, um mir die Stacheln aus der Haut zu ziehen. Sie saßen fester, als ich befürchtet hatte. Sie werden allmählich herausaltern. Es schien ihm gleichgültig zu sein. Haben Sie jemals versucht, ein anderer zu sein, als Sie sind? Ich wäre gern besser gewesen. Er zog seinen Anzug aus, stand da in Unterwäsche, die ihm um die Oberschenkel schlotterte. Keine Fragen mehr, nur Glück. Winzig wirkte er. Da, mir ist, als hätte ich das jetzt. Dabei voll Energie und innerer Ruhe. Sehen Sie? Oben. Die Wolke. Er begann mit den Händen im Sand zu schaufeln. Über uns ballen Wolken. Baute einen runden Wall um sich herum. Diese Kraft. Kniete und schaufelte ohne Pause und ich fragte mich, wieso er nicht müde wurde dabei. Ich war lange fort. Er redete, aber nicht mehr mit mir, sondern vor sich hin. Hoppla, haben wir uns schon einmal gesehen, gerochen, gefühlt? Ich müsste nur... Ich muss ruhig bleiben. Psst. Es ist mir kalt, wenn ich denke. Und wohlig, wenn ich so in die Gegend starre. Ich sollte mich setzen. Ach, das ist gut. Nur da sitzen. So. Ich muss nicht alles verstehen. Ich will nicht alles verstehen. Wir saßen zusammen am Strand. Der Tag ging dahin. Die Sonne verschwand hinter den Felsen am Ende der Bucht. Ich versuchte mir die Seeigelstacheln aus dem Fleisch zu ziehen, und er schaute in die Ferne, schnüffelte und schnaubte. Es wurde dunkel. Gehen Sie jetzt, bitte. Sicher? Sicher. Nein, warten Sie, wenn wir uns nicht wiedersehen. Danke. Ich ging aber nicht weit. Ich saß auf dem Felsen. Wenn der Mond die kleine Bucht ausleuchtete, konnte ich seine dunkle Gestalt in seiner kleinen Burg erkennen. Ich tanze. Ich tanze. Ich sah, wie er sich erhob und sich langsam im Kreise drehte, mit ausgestreckten Armen. Immer im Kreis. Ich tanze. Ich tanze. Dann verschwand er. War einfach weg. In der Dunkelheit aufgelöst. Nichts. Und nichts, worüber ich mich erstaunte. Ich nahm das erste Schiff hinüber nach Senje. Nach Hause, dachte ich. Eine Nacht unter Claras Küssen. Keine Fragen mehr, die sich nicht beantworten lassen. Ich stieg von der Fähre. Der feste Boden schaukelte unter meinen Füßen. Ich ging zum Hotel Zagreb, wo der Kellner eben ein paar Stühle vor den Eingang stellte. Ich setzte mich und frühstückte Ölsardinen, Oliven und Weißbrot. Noch habe ich Hunger. Ich trank ein Viertel Rotwein und dann noch eines. Noch habe ich Durst. So schlimm kann es nicht sein. Der Liftboy aus dem Hotel Slovenska vor mir auferstanden. Ich lud ihn ein. Auch er aß tüchtig und trank, dass es eine Freude war. Wo ist Ihr Freund? Weg. Er hat sich aufgelöst. Natürlich glaubte er nicht. Wir nahmen darauf das Schiff nach Baschka, gingen wieder zum Strand. Er war weg. Wir suchten. Da war wohl der Sandwall, die Spuren, wo er tanzte. Nein, ich glaube das nicht. Er muss davon geflogen sein. Oder er hat sie tatsächlich aufgelöst. Ich glaube das auch nicht, aber vielleicht gibt es kein besseres Ende für seine Geschichte. Der Liftboy nickte mir zu und wir tranken zusammen die mitgebrachte Flasche Rotwein aus. Ich kleidete mich aus, stieg in die baumwollene Badehose, die mir Halun 2 Tage zuvor gekauft hatte, und rannte in das unter der Sonne silbrig glitzernde Meer. Die Geschichte vom Mann, der seine Frau im Urlaub vergessen hat. Leider. Hörspiel von Kai Schmidt. Mit Joachim Bissmeier als Stelzer und Martin Schwab als Halun. In weiteren Rollen Cornelia Lippert, Günther Einbrot, Marianne Nentwich, Chris Pichler, Julia Cencic und Elisa Goraz. Tongestaltung Anna Kunzio und Marie-Therese Schumlitsch. Regieassistenz Harald Greber, Regie Götz Fritsch. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks 1999.